Bereit? Ich bin immer bereit. Ja. Wir haben eben total synchron angefangen. Ja, komisch, ne? Ja, hör mal. Jetzt nicht. Wir haben sogar gerade ganz synchron dasselbe gemacht.